Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich vor euch stehe, ich habe es letzte Woche mit den Pastoren geteilt, habe ich das Gefühl, dass Gott so viel für euch bereithält. Aber unsere Tage, unsere Sonntage sind gezählt, weil Jesus bald wiederkommt. Wir wissen nicht wie, nicht wann, aber es wird geschehen. Und es ist kein Ereignis, vor dem man Angst haben sollte. Tatsächlich wurde die Entrückung das erste Mal im Obergemach gelehrt. Als Jesus sagte, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Seine jüdischen Landsleute glaubten an Gott, aber Jesus sagte, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Beachtet, er sagte nicht, ich bin eine Weile da und dann werden Dinge auf der Erde geschehen. Der Antichrist wird erscheinen. Ihr geht nicht sofort dorthin, aber ich komme für euch. Keine Sorge, ich komme für euch. Nein, nein, diese Ereignisse gehen der Entrückung nicht voraus. Tatsächlich ist die Entrückung unmittelbar bevorstehend. Wir wissen nicht wann. Es kann jederzeit geschehen. Heute, diese Woche, jederzeit. Es gibt keine Zeichen für die Entrückung, denn es heißt, wenn ich gehe, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Das ist das Kommen des Herrn, nicht das Erscheinen des Herrn. Wenn man die Bibel im Original liest, gibt es im Griechischen zwei Wörter für das Kommen des Herrn. Eines ist Parousia und das andere Apokalypsis, wovon der griechische Name für das Buch der Offenbarung kommt. Apokalypse, Apokalypsis, das Öffnen, das Enthüllen, das Erscheinen, okay? Wenn die Entrückung geschieht, wird die Welt ihn nicht einmal sehen. Es wird so schnell passieren. Du kannst darüber in 1. Korinther 15 lesen. Wenn du dich fragst, was mit deinen Lieben passiert, die im Herrn gestorben sind, auch sie werden verwandelt werden. Und übrigens, wo auch immer sie sind, sie könnten im Meer begraben worden sein, wie einige Menschen im Meer begraben werden. Und wo ist der Körper jetzt? Durch unsere Fortschritte in der Wissenschaft wissen wir, dass ein Mensch, bestehend aus all den Zellen seines Körpers, die sich ständig vermehren, mit einer mikroskopisch kleinen Zelle beginnt, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Damit fängt alles an. Ein Baby wird aus einer mikroskopischen Zelle geformt. Die Zellen in der Welt sind für Gott nicht verloren. Selbst von denjenigen, die nicht begraben wurden. Für diejenigen, die im Meer ertrunken sind oder beigesetzt wurden und deren Teile überall sein könnten, hat Gott die Macht, sie alle zu sammeln. Er kennt jede mikroskopische Zelle, selbst von denjenigen, die verbrannt wurden oder auf tragische Weise starben. Gott weiß, wie er alles zusammenbringt, weil er nicht das alte Fleisch zurückbringt. Er braucht eure alte Asche nicht. Er bringt nur die Zellen. Und die Zellen sind überall verstreut. Einige sind im Grab, aber einige nicht. Einige sind überall. Er kann alles mit einem Ruf zusammenbringen. Deshalb sagt die Bibel, dass dies so glorreich ist. In 1. Korinther 15 steht in einigen Bibelübersetzungen, dass es in einem Wimpernschlag geschehen wird. Schau jemandem ins Auge, wie es zwinkert. So schnell wird die Entrückung geschehen. Und dann werden unsere Körper verwandelt. Die Entrückung ist eine gute Nachricht. Wir werden einen Körper haben, der, wie ich glaube, muskulös sein wird. Ohne dass man dafür trainieren muss. Es wird ein gut aussehender Körper sein. Jeder wird gut aussehen. Jedermann wird ein Mr. Universe. Jede Frau eine Miss Universe. Ich spreche davon, dass ihr herrlich aussehen werdet. Amen. Manche Leute fragen, aber wird das denn Spaß machen? Nein, es wird sogar noch mehr Spaß machen. Denn alles, was dir hier auf Erden Freude bereitet, wie zum Beispiel der Geschmackssinn, ist von Gott gegeben. Gott wird dir in deinem verherrlichten Körper nichts Geringeres geben. Wenn wir unseren verherrlichten Körper empfangen, werden wir Freuden erleben, die wir bisher nicht kannten. Stell dir vor, du warst ein Geist, bevor Gott Adam erschuf, und Gott sagte, ich will dir einen irdischen Körper geben. Du könntest antworten, ich kann fliegen und überall hingehen, auf der Erde wäre ich eingeschränkt. Aber Gott sagte, es wird Freuden geben, Dinge, die du im irdischen Leben erleben wirst. Und Gott meinte damit die unbefleckte Welt, von denen du nie geträumt hast. Jetzt, wo die Menschen in ihrem Körper leben, wollen sie nicht mehr nur ein Geistwesen sein. Denk immer daran, dass Gott nur das Beste für dich will. Als Gott dich erschuf, wusste er genau, was du mögen würdest. Für uns Singapurer hat er zum Beispiel extra Geschmackszellen für scharfe Speisen in unsere Zungen gegeben. Und vielleicht in Japan für Umami. Durians wachsen nicht in Ländern, wo sie gehasst werden, sondern nur da, wo sie geliebt werden. Habt ihr das bemerkt? Hier stellen wir keinen Blauschimmelkäse her. Warum? Weil viele von uns Blauschimmelkäse nicht mögen. Aber in den Ländern, wo er gemocht wird, schon. Gott weiß genau, was wir mögen. Selbst bei den verschiedenen Menschentypen weiß er genau Bescheid. Wenn wir ihm folgen, genießen wir das Leben wirklich. Und ich meine das in einem heiligen Sinn, in einem gottgefälligen Sinn. Du weißt nicht, was wahre Freude ist. Ich möchte reich und berühmt sein. Denkst du, die Reichen und Berühmten haben ein mit Freude erfülltes Leben? Nein. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wenn die Entrückung geschieht, ist das nichts anderes, als dass wir unser Erbe empfangen. Was wir jetzt haben, sind die Erstlingsfrüchte unseres Erbes. Die Bibel sagt aber auch, das ist die Erlösung unseres Leibes. Mit anderen Worten, was noch fehlt, ist die Erlösung unseres Körpers. Als Paulus von den Erstlingsfrüchten des Geistes sprach, meinte er damit, dass wir eine Anzahlung unseres Erbes haben. Früher, wenn man etwas kaufte und nicht den vollen Betrag zahlen konnte, leistete man eine Anzahlung. Was bedeutete, dass man zurückkommen würde, um den Restbetrag zu zahlen. Versteht ihr? Als Jesus in den Himmel aufstieg, gab er uns den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist die Anzahlung, das Unterpfand unserer Erlösung. Er ist die Anzahlung. Sind wir von unseren Sünden erlöst? Ja. Welche Erlösung fehlt also noch? Die Erlösung unseres Körpers, wie es im Römerbrief steht. Die Erlösung unseres Leibes. Also, stimmt ihr mir nicht zu, dass unser Körper der Teil ist, der gefallen ist und viele Probleme verursacht? Amen. Wisst ihr, ihr sagt vielleicht mein Verstand, ich habe mentale Probleme, Pastor Prince, ich habe Depressionen, psychische Gesundheitsprobleme. Dieser Teil kann vollständig erlöst werden. Jedes Problem liegt letztendlich bei uns selbst. Wenn ich uns sage, meine ich uns als Eltern, Erzieher, Leiter und so weiter. Wir wollen keine Generation von Menschen mit psychischen Problemen großziehen. Das ist offensichtlich. Ich möchte nicht, dass Eltern sich schuldig fühlen oder belastet werden. Aber lasst mich Folgendes sagen. Die Welt, der wir unsere Kinder aussetzen, fördert psychische Probleme. Wie kommt es, dass wir alles so bequem zur Verfügung haben? Wir haben Smartphones und so vieles, was auf die Wünsche von Kindern abzielt. Wir haben Filme auf kleinen Bildschirmen. Sie können das Kino überall mit hinnehmen. Und dennoch sind die Kinder unzufrieden. Sie werden immer unglücklicher und depressiver. In einem Dorf irgendwo fernab unserer modernen Welt, wo es keine modernen Annehmlichkeiten gibt, die wir haben, spielen Kinder mit einem Holzball Fußball und sind glücklich. Sie spielen im Regen, sie schreien, sie sind glücklich. Sie nehmen einen Ast, sie pflücken eine Blume, sie kreieren etwas und sind glücklich. Sie basteln ihre eigenen Spielzeuge und sind glücklich. Wir geben unseren Kindern viele Spielzeuge und sie sind trotzdem nicht glücklich. Es ist unsere Verantwortung als Eltern, sie richtig zu erziehen. Deshalb denke ich persönlich, dass man ihnen, wenn sie in die Teenagerjahre kommen, kein Smartphone geben sollte. Mein Sohn hat ein Dumbphone. Mit einfachsten Funktionen und natürlich lachen seine Freunde darüber. Aber zu Hause bestärken wir ihn. Er hat ein Telefon, mit dem er uns anrufen kann. Das ist alles. Ich kann mir die Eltern vorstellen, die heute leiden und sagen, ich wünschte, ich hätte meinem Sohn nicht so früh ein Smartphone gegeben. Stellt euch vor, sie können alle möglichen nicht jugendfreien Inhalte sehen und tragen diese mit sich herum, wo immer sie hingehen. Sie sind nicht bereit dafür. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Das ist kein Gesetz. Lasst euch vom Geist Gottes leiten. Für mich und mein Haus gilt Dumbphone. Für eine Weile. Meine Frau hat mit einigen Eltern gesprochen und eine Frau sagte, lasst uns zusammenhalten. Und alle stimmten zu, einander zu ermutigen. Es ist eine neue Welt. Einige der evangelikalen Pastoren, die früher predigten, hatten diese Herausforderung nicht, aber wir haben sie. Wir müssen darüber reden. Könnt ihr Amen dazu sagen? Ich möchte, dass ihr wisst, dass der Teufel den Verstand angreift. Die Menschen in der Welt wollen den Teufel nicht anerkennen. Sie denken, sie sind so schlau. Die Bibel sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Wenn sie in ihren Herzen sagen, es gibt keinen Gott, dann gibt es auch keinen Teufel. Also denken sie, all diese Dinge können wissenschaftlich oder medizinisch gelöst werden, mit unserem Wissen. Aber der Mensch rühmt sich entweder seines Verstandes oder seiner Werke, das, was er mit dem Kopf oder mit den Händen machen kann, die beide sehr begrenzt und klein sind. Amen. Das größte Problem der Israeliten, als sie aus Ägypten kamen, war nicht so sehr das goldene Kalb. Ja, es war ein goldenes Kalb. Aber wenn du die Apostelgeschichte genau liest, als Stephanus das ganze Ereignis schilderte, sagte er, sie beteten das Werk ihrer Hände an. Götzendienst geschieht immer noch, wenn wir das Werk unserer Hände anbeten. Wir denken, dass wir alles schaffen können. Jetzt denken sie sogar daran, Menschen zu erschaffen, indem sie KI verwenden. Sie nennen es künstliche Intelligenz. Ich sage euch die Wahrheit, sucht nach der echten Intelligenz. Es gibt eine wahre, ewige Intelligenz, die nicht sterben kann. Amen. Amen. Ich sagte meinem Sohn neulich, dass die Erde genau an der richtigen Stelle im Weltraum ist. Ein paar Kilometer näher an der Sonne, so sagt es auch die säkulare Wissenschaft, und sie würde verbrennen. Ein paar Kilometer weiter weg und die ganze Erde würde einfrieren. Sie ist genau dort, wo sie für das Leben sein muss. Und dann will mir jemand weismachen, dass dahinter keine Intelligenz steckt? Stell dir vor, Ordnung entsteht aus Chaos. Das wird behauptet. Und wenn du ihnen das erklärst, sagen sie, dass niemand dahinter steckt. Stell dir vor, du gehst zu einem guten Buffet und nach dem Essen sagst du Kompliment an den Koch. Und ich antworte, es gibt keinen Koch. All das ist einfach so passiert. Der Wind hat das Essen auf den Teller geweht. Die Bibel sagt, die Menschen, die sich für weise hielten, wurden zu Narren. Sie wollen Gott nicht anerkennen. Wie sollen wir also mit den Zeiten umgehen, in denen wir leben? Die Zeiten werden immer schlimmer. Aber die Gemeinde wird immer herrlicher. Amen. Was sollen wir also mit unseren Kindern machen, angesichts der Herausforderungen, denen sie ständig ausgesetzt sind? Was können wir tun? Nun, Gott hat uns nicht ohne Antworten gelassen, richtig? Und ich glaube, dass das Evangelium immer noch die Antwort ist. Manchmal, wenn wir Probleme in der Gemeinde sehen, denkt man als Pastor, dass man mehr über die Furcht des Herrn predigen und mehr gegen die Sünde predigen muss. Aber wenn ich die Bibel lese, sehe ich, dass Gott möchte, dass sein Volk sich mit Christus beschäftigt, mit dem Positiven, mit seiner Herrlichkeit, seiner Schönheit und seiner Vorbildlichkeit. Ein schlimmes Ereignis geschah in 3. Mose 10, als Nadab und Abihu, die beiden Söhne Aarons, die Anwärter auf das hohe Priesteramt ihres Vaters waren, fremdes Feuer beim Brandopfer darbrachten. Denkt daran, dass das Brandopfer ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus ist. Amen. Der Brandopferaltar hatte vier Ecken, genauso wie das Kreuz. Die vier Ecken des Kreuzes und die vier Hörner des Altars, die auf die vier Enden der Erde zeigen, symbolisieren, dass das Evangelium für alle Menschen auf der ganzen Welt bestimmt ist, nicht nur für die Juden. Wenn das jüdische Volk damals doch nur erkannt hätte, warum das Kreuz vier Ecken hat. Deshalb sagte Jesus, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht nur die jüdische Nation. Die Juden haben eine besondere Rolle, besonders in der prophetischen Lehre. Aber das Evangelium ist für die ganze Welt. Gott liebt die ganze Welt und gab seinen einzigen Sohn. Amen. Alles am Brandopfer weist auf das Kreuz hin. Es dreht sich alles um das Kreuz. Damals konnten sie fünf verschiedene Opfer darbringen. Einen Ochsen, ein Lamm, eine Ziege oder auch Mehl, das für das Leben von Jesus vor seinem Tod steht. Denn Mehl enthält kein Blut. Deshalb musste das Mehl besonders fein sein. Wenn man feines Mehl berührt, haftet es an den Händen, so weich ist es. Liebe Damen, es ist noch feiner als Puder. Das Mehl symbolisiert die Person Jesu in den Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sein irdisches Leben, alles an ihm war so ausgewogen, so harmonisch, so vollkommen. Es heißt, dass jemand als schön oder attraktiv gilt, wenn das Gesicht symmetrisch ist. Wenn man genau hinschaut, bitte schaut jetzt nicht auf mich, bemerkt man, dass die meisten von uns ein kleineres und ein größeres Auge haben, ein Nasenloch weiter geöffnet als das andere und so weiter. Aber wenn jemand symmetrisch ist, gilt er als schön, so definiert es die Welt. Schau dir Jesus an, in allem, was er tat, in jeder seiner Eigenschaften, gibt es Symmetrie. Er war stark, ohne hart zu sein. Wenn andere Menschen stark sind, wirkt es oft hart. Jesus war freundlich, ohne weichlich zu sein. Manche Eltern verwechseln Weichlichkeit mit Freundlichkeit. Man muss zu seinen Kindern freundlich sein. Nein, nein, das ist Weichlichkeit. Du bist zu nachgiebig. Und eines Tages werden deine Kinder dich fragen, warum hast du mich so erzogen? Vielleicht sagen sie es nicht direkt, aber sie denken, ich wünschte, du hättest mir Grenzen gesetzt und wärst strenger mit mir gewesen. Ich brauchte jemanden, der mir hilft, weil ich selbst nicht wusste, was ich tun sollte. Weichlichkeit ist nicht dasselbe wie Freundlichkeit. Probleme zu ignorieren und sie nicht anzugehen, ist nicht freundlich. Hört ihr? Wenn man Jesus in den Evangelien betrachtet, ist er einfach vollkommen, einfach wunderschön. Jede Handlung, jedes Wort, selbst seine Blicke. Als Petrus ihn verleugnete, beim Palast des Kaiphas, des Hohepriesters, wo Jesus verhört wurde. Genau in dem Moment, als Petrus ihn zum dritten Mal verleugnete. Jesus hatte ihm zuvor im Obergemach gesagt, dass er ihn dreimal verleugnen würde. Obwohl Petrus sich rühmte, dem Herrn überall hin zu folgen, sogar ins Gefängnis und in den Tod. Aber Jesus hatte gesagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Genau in diesem Moment drehte sich Jesus um und blickte Petrus an. Selbst dieser Blick war voller Liebe und Schönheit. Und genau dieser Blick brach Petrus das Herz, denn dieser Blick sagte, jetzt siehst du, wohin es führt, wenn du auf dich selbst vertraust. Aber Petrus, ich liebe dich trotzdem. Ich vergebe dir. Ich sehe dich. Und wenn Jesus dich anschaut, strahlen seine Augen, die im Hohelied als Taubenaugen beschrieben werden, so wie die seiner Braut. Denn wie er ist, so ist auch seine Braut, voll Sanftmut, Liebe und dem Heiligen Geist. Aber manchmal brennen diese Augen auch wie Feuer. Wenn Jesus Unterdrückung sieht, wenn er Menschen sieht, die krank sind, oder wenn er bemerkt, wie böse Geister jemanden quälen, wie den Besessenen im Gebiet der Gadarener, dann hört er auf den Schrei. Übrigens, wenn du in Israel bist und jemand im Gebiet der Gadarener laut schreit, kannst du das in Kapernaum, direkt gegenüber am See Genezareth, hören. Stell dir vor, wir schicken Pastor Mark dorthin und er schreit so laut er kann. Oder Pastor Lawrence, der einmal den Besessenen gespielt hat, als wir Familien dort hatten und er es den Kindern vorführte. Das hat ihm Spaß gemacht. Wenn man dort steht und schreit, kann man das sogar heute noch auf der anderen Seite hören. Das Wasser trägt den Schall. Stell dir vor, dieser Mann hat Tag und Nacht geschrien, Tag und Nacht. Und Jesus sah das mit den Augen einer Taube, voller Mitgefühl. Und er sagte, lasst uns auf die andere Seite fahren. Die Bibel berichtet, dass er dieses Mal auf einem Kissen einschlief. Bei anderen Stürmen wird kein Kissen erwähnt, aber dieses Mal schon. Er brachte ein Kissen mit. Für wen, denkst du, war das Kissen? Ich glaube, es war für den Mann, der keinen Ort hatte, um seinen Kopf hinzulegen. Den Mann, der sich Tag und Nacht schnitt. Die Bibel sagt, dass eines der Anzeichen seiner Besessenheit war, dass er sich selbst verletzte. Selbstverletzung. Sich verbrennen, sich mit Klingen zu schneiden, nur um etwas zu fühlen. Genau das tun viele unserer jungen Menschen heute. Und Jesus hatte Mitleid. Derjenige, den du liebst, schneidet sich selbst. Derjenige, den du liebst, verbrennt sich selbst. Derjenige, den du liebst, verletzt sich selbst. Jesus sah das und rollte das Tuch zusammen, um es als Kissen zu nutzen. Weil er wusste, dass er den Mann kleiden würde. Der Mann war nackt. Dämonische Aktivität führt oft dazu, dass Menschen ihre Kleidung ablegen. Immer mehr und mehr. Und mehr. Okay? Sie werden wild, wütend auf andere Menschen, hassen alle. Niemand wagte es, in die Nähe dieses Ortes zu kommen. Aber Jesus sagte, lasst uns hinüberfahren. Und dann kam ein Sturm. Wer hat den Sturm wohl verursacht? Sein Vater? Auf keinen Fall. Es war der Feind, der verhindern wollte, dass Jesus diesen Mann erreichte. Interessanterweise sagt die Bibel, dass die Jünger im Boot waren und Jesus auf dem Kissen schlief. Wieder sehen wir die Schönheit von Jesus. Im Speisopfer sehen wir die Schönheit von Jesus, die auf dem Altar des Brandopfers dargebracht wird. Als sie auf der anderen Seite ankamen, berichtet die Bibel, dass nur eine Person aus dem Boot stieg. Jesus. Wo waren die anderen? Wahrscheinlich versteckten sie sich im Boot. Und der Besessene kam auf Jesus zu, wie Pastor Lawrence in seiner Rolle. Und Jesus sprach nur ein Wort, fahr aus dem Mann aus. Der Besessene fiel vor Jesus nieder. Egal wie stark jemand besessen ist, Gott erlaubt es dem Dämon nicht, den freien Willen dieser Person zu brechen. Der Mann hatte immer noch die Fähigkeit, vor Jesus niederzufallen, weil er wusste, egal was mit mir los ist, er ist der Einzige, der mir helfen kann. Er sah etwas in Jesus, das ihn dazu brachte, vor ihm niederzufallen. Und Jesus fragte den Dämon, wie heißt du? Er antwortete, Legion, denn wir sind viele. Wir sind viele. Was für eine Antwort ist das? Der Dämon sagte also, wir sind viele. Ein Mann, ein Körper, aber wir. Und sie flehten Jesus an. Ich liebe dieses Bild. Die Dämonen bettelten den Sohn Gottes, unseren Herrn, an, sie nicht fortzuschicken. Wohin? Sie haben Angst, vorzeitig in die Hölle geschickt zu werden. Noch sind sie nicht in der Hölle. Sie sind noch auf der Erde. Aber dann bitten sie Jesus, sie in die Schweine fahren zu lassen. Übrigens, die Schweine sollten dort eigentlich gar nicht sein. Juden und Schweine passen nicht zusammen, oder? Chinesen und Char Siu hingegen sehr wohl. Char Siu ist so etwas wie Bacon, richtig? Und Pastor Lawrence liebt es. Er liebt es total. Das alles kommt ganz natürlich, wie ihr seht. Die Dämonen baten Jesus, sie in die Schweine fahren zu lassen. Und Jesus sagte, geht. Und alle Dämonen fuhren in die Schweine. Die Schweine hatten sich vorher nie selbst umgebracht. Jahrelang waren sie dort und nie hatten sie an Selbstmord gedacht. Aber in dem Moment, als die Dämonen in sie fuhren, sprangen sie ins Wasser und ertranken. Alle kamen um. Denkt mal darüber nach. Selbstmord, Selbstverletzung. All das ist dämonisch. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, Leute. Amen. Wir müssen uns wappnen. Oft hört man in der Gemeinde, ja, wir müssen gegen die Mächte und Gewalten kämpfen und ein heiliges Leben führen. Das stimmt. Aber wie kommen wir dahin? Durch das Evangelium der Gnade. Amen. Was ist der Helm des Heils? An anderer Stelle wird er Helm der Hoffnung des Heils genannt. Wenn Menschen nicht einmal die Gewissheit haben, dass ihre Sünden vergeben sind, wie sollen sie dann Hoffnung haben? Das griechische Wort für Hoffnung ist Elpis, nicht Elvis. Denkt an Elpis mit P. Elpis bedeutet eine positive Erwartung von Gutem. Weil ich Erlösung empfangen habe und meine Sünden vergeben sind, erwarte ich, dass meine Gebete erhört werden. Deshalb ist meine Zukunft gut. Ich glaube, dass mein Gott vorangegangen ist und alle krummen Wege gerade gemacht hat. Pastor Prince, willst du damit sagen, dass alles in der Welt perfekt und rosig sein wird? Nein, ich sage, dass er die krummen Wege gerade machen wird. Du hast nicht richtig zugehört. Er wird die krummen Wege gerade machen. In den letzten Tagen, wenn Jesus wiederkommt, das ist nicht die Entrückung. Die Entrückung ist nur für sein Volk, das dann einen neuen Körper erhält, einen brandneuen Körper. In dem wir nie wieder müde werden, nie wieder krank werden, nie wieder sterben. Und das für wie lange? Für, oh Mann, eine Ewigkeit. Das ist eine lange Zeit, um in einem Körper zu leben, der nicht altert. Denn alles, was durch den Fall des Menschen kam, wird dann überwunden sein. Du wirst immer stark sein, immer jung. Die Bibel sagt, es wird keinen Schmerz mehr geben. Es gibt ein paar Dinge, von denen die Bibel sagt, dass sie nicht mehr existieren werden. Kein Schmerz, keine Tränen, keine Trauer. All das steht im Buch der Offenbarung. Darauf steuern wir zu. Aber auf die Erde wird Jesus kommen, um die Welt zu richten. Ja, das Lamm Gottes wird zum Löwen von Juda. Er wird kommen, um die Welt zu richten. Aber selbst dann, wenn er wiederkommt und ich seine Herrlichkeit sehe, wisst ihr, ich könnte keinen Gott verehren, der nur sanft ist. Ich kann so einen Gott nicht anbeten und er ist auch nicht so. Er geht Situationen direkt an, wie Krankheit, die er hasst. Ich sage euch, er hasst Krankheit. Er hasst Unterdrückung. Kannst du dir einen Gott vorstellen, der sagt, ja, Unterdrückung ist schlimm, aber liebt einfach alle? Nein, unser Gott ist nicht so. Er liebt alle, aber er bleibt derjenige, der Gerechtigkeit ausübt. Und was ist mit uns, Pastor Prince? Wir als Christen haben doch auch Probleme, oder? Ja, aber hier ist der Unterschied. Damit wir am Tag des Gerichts freimütig sein können. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Es gibt einen Vers, der besagt, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden. Lasst uns diesen Vers einmal genauer betrachten, damit niemand sagen kann, Pastor Prince habe keine Bibelverse verwendet. Wie es letzte Woche behauptet wurde. Alles, was ich mit euch teile, kommt aus der Bibel. Aber manche müssen es selbst sehen, um es zu glauben. Also schauen wir uns den 1. Johannesbrief, Kapitel 4 an. Da steht, Furcht ist nicht in der Liebe. Wir wollen uns auch den Vers davor anschauen. Hier wird beschrieben, wie unsere Liebe vollkommen wird. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Es geht um den Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Diese 10 Worte sind von entscheidender Bedeutung. Wenn ihr diesem Dienst folgt, wisst ihr, dass wir oft über diesen Vers predigen. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Richtig? Diese Worte solltet ihr auswendig lernen. Da steht nicht, gleich wie er war, als er am Ufer des Sees Genezareth wandelte, oder gleich wie er war, als er mit einem einzigen Wort einen Dämon austrieb. Dieser Mann war so besessen, dass einige sagen, er hatte 4.000 bis 6.000 Dämonen in sich, weil der Dämon, als Jesus nach seinem Namen fragte, sagte, ich bin Legion. Einmal sagte er, ich, dann wir. Wir sind viele. Stellt euch vor, diese Stimme kommt aus einem einzigen Mann, der wir sagt. Und Jesus trieb mit einem einzigen Wort Tausende von Dämonen aus. Fahrt aus! Und sie verließen ihn. Für uns ist es nötig, noch im Namen von Jesus hinzuzufügen. Stellt euch euren Herrn vor, mit solcher Autorität. Aber er nutzt sie niemals, um euch zu unterdrücken, sondern um euch zu retten und für euch zu kämpfen. Das ist euer Herr. Denkt daran, während ihr ihn anbetet. Amen. Okay, jetzt aufgepasst. Wir haben den letzten Teil des Verses erklärt, gleich wie er ist. Das bezieht sich auf den, der jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, den Erhöhten, den Verherrlichten. Es geht nicht mehr um den Jesus, der in seiner Erniedrigung am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, der als Mensch ein einfaches Leben führte. Dieser Jesus, der vom Heiligen Geist gesalbt war und große Taten und Wunder vollbrachte, der alle heilte, die vom Teufel bedrängt waren, das ist nicht mehr der Jesus, dem wir gleichen. Wenn es so wäre, wäre das immer noch wunderbar. Amen. Aber du bist so, wie er jetzt ist. Zur Rechten des Vaters. Alle Fürstentümer und Mächte liegen unter seinen Füßen. Und gleich wie er ist, so sind wir. Wo? In dieser Welt. Ich möchte jetzt den ersten Teil dieses Verses erklären. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Woran erkennt man, dass jemand den neuen Bund wirklich verstanden hat und weiß, dass Gott ihn vollkommen liebt? Daran, dass er selbst dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensieht. Was bedeutet das? Es ist faszinierend, dass Johannes, der diesen Vers schrieb, derselbe Johannes ist, der das Buch der Offenbarung verfasste. Dort finden wir ein eindrucksvolles Beispiel für diese Wahrheit. Johannes wurde in die Zukunft versetzt und erlebte den Tag des Gerichts, den Tag des Herrn. Denkt ihr, dass KI und all die technischen Errungenschaften der Menschheit wirklich so fortschrittlich sind? Lange bevor es all das gab, hat Gott schon Zeitreisen ermöglicht. In der Offenbarung sehen wir, dass Johannes, obwohl er ein Gefangener auf der Insel Patmos war, in die Zukunft reiste. Und den Tag erlebte, an dem Jesus zurückkehren wird. Nicht zur Entrückung, sondern um Israel zu retten, die Welt zu richten und die Bösen zu bestrafen. Er wird wiederkommen. Johannes sah diesen Tag, den Tag des Herrn oder den Tag des Gerichts. Der Tag des Herrn ist nicht die Entrückung, vergesst das nicht. Der Tag des Herrn ist der Tag des Gerichts. Als Johannes Jesus sah, und erinnert euch, das ist derselbe Johannes, der im Obergemach seinen Kopf an die Brust von Jesus gelehnt hatte, war dieser Jesus nun ganz anders. Die Bibel beschreibt ihn mit Augen wie flammendes Feuer und einem Erscheinungsbild, das weißer als Wolle war, sein Bart, sein Haar. Dieses Weiß war kein Zeichen des Alters, denn Jesus altert nicht. Wenn Menschen alt werden, wird ihr Haar grau. Nicht weiß wie Schnee. Sie färben es nur weiß. Aber hier geht es um ein strahlendes Weiß, wie weiße Wolle. Das war damals ein Ausdruck, um über etwas Strahlendes zu sprechen, ein blendendes Weiß. Wie frischer Schnee, Schnee, der so hell ist, dass man eine Schneebrille tragen müsste, um nicht geblendet zu werden. Jesus erschien so leuchtend, dass Johannes vor ihm niederfiel. Ihm zu Füßen. Jetzt aufgepasst. Das war der Tag des Gerichts. Und Johannes steht dort stellvertretend für uns alle. Interessanterweise war Johannes zu diesem Zeitpunkt noch nicht in seinem verherrlichten Körper. Aber es war der Tag des Gerichts. Jesus war als Krieger gekleidet, bereit zu richten. Er kam, um alles wieder zu erlangen, was böse Menschen genommen haben. Das ist sein gutes Recht als König der Könige und Herr der Herren. Jede Macht wird ihm unterworfen sein. Jede Gewalt und Herrschaft wird sich vor seiner Herrschaft beugen. Amen. Johannes fiel vor ihm nieder. Jesus war wie ein königlicher Krieger gekleidet, nicht mehr wie ein Priester. Und was tat Jesus? Er legte seine Hand auf Johannes Schulter. Das bedeutet, dass Johannes sich verneigt hatte. Und die ersten Worte aus dem Mund dieses kriegerischen Königs waren: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Johannes. Ich bin der Lebendige, der tot war. Und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Johannes dachte, er würde sterben, aber Jesus sagte, nein, du stirbst erst, wenn ich den Schlüssel benutze. Früher hatte der Teufel diesen Schlüssel, aber das ist nicht mehr so. Am Kreuz hat Jesus ihm diese Macht genommen, weil er das Recht dazu hatte. Und nun hat Jesus die Schlüssel des Todes und der Hölle in seiner Hand. Habt ihr schon einmal mit ihm darüber gesprochen? Habt ihr gesagt, Herr, steck den Schlüssel noch nicht rein, bitte? Ihr müsst mit ihm reden, denn in der Bibel heißt es, ich will ihn sättigen mit langem Leben. Die Entscheidung liegt nicht allein bei Gott. Gott sagt, sag mir, wenn du zufrieden bist mit 80, 90, 100 Jahren, du sagst es mir. Habt ihr das schon getan? Wenn nicht, redet mit ihm darüber. Ich kann das nicht für euch tun. Ich weiß nicht, was euch zufriedenstellt. Aber ihr könnt dem Herrn sagen, Herr, noch nicht bitte. Er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes, das sagte er Johannes. Von diesem Moment an erlebte Johannes alles mit. Er stand vor Jesus, er sah und verstand. Er brachte den sieben Gemeinden Botschaften, ermahnte und korrigierte sie. Er durchschritt die sieben Gemeinden. Dann wurde Johannes hinauf zum Thron Gottes geführt. Und dort sah er die 24 Ältesten, die nun ihre verherrlichten Körper hatten. Woher wissen wir das? Weil sie Kronen trugen, ein Zeichen dafür, dass sie nun in ihren verherrlichten Körpern sind. Das bedeutet, dass auch wir eines Tages dort sein werden. Wenn Jesus wiederkommt, wird er mit seinen Heiligen kommen. Bei der Entrückung kommt er nur mit dem Erzengel, aber nicht mit seinen Heiligen. Warum? Weil seine Heiligen noch hier auf der Erde sind. Dann wird er sie zu sich holen, um sich mit den bereits verstorbenen Heiligen zu vereinen, und gemeinsam werden wir kommen. Als Johannes all das sah, erblickte er den Thron Gottes. Er sah Gott selbst, der auf dem Thron saß. Die Bibel sagt, dass Johannes einen Regenbogen um den Thron Gottes sah, das Zeichen des Versprechens, dass Gott nie wieder zornig auf diejenigen sein wird, die an ihn glauben. Aber es wird ein Gericht für die Nichtglaubenden geben, ein Gericht für die Bösen, ein Gericht über die ganze Welt, außer für diejenigen, die ihr Vertrauen in Christus gesetzt haben. Gott hat lange darauf gewartet, dass die Menschen Buße tun. Aber irgendwann ist die Tür verschlossen. Versteht ihr das? Jesus kommt zurück. Seht her, Johannes war ein Gläubiger, richtig? Nachdem der Herr ihn berührt hatte, stand er auf. Der Herr sprach kein Urteil über ihn aus. Nie. Johannes befand sich am Tag des Gerichts. Er wurde in die Zukunft versetzt, hin zum Tag des Gerichts. Aber danach wurde er mutig. Als er sah, dass niemand in der Lage war, die versiegelte Schriftrolle zu öffnen, fing er an zu weinen, weil niemand da war, der sie öffnen konnte. Das Öffnen der versiegelten Schriftrolle bedeutet, die Gerichte über die Erde auszuschütten. Doch Johannes hatte keine Angst. Er weinte, weil er wusste, dass es notwendig ist, das Böse in der Welt zu richten, um eine neue Welt zu schaffen, in der Frieden, Harmonie und Liebe herrschen. Heute ist das noch nicht der Fall. Aber es wird so sein, wenn Jesus wiederkommt. Doch vorher wird die Erde durch Feuer gereinigt. Das Böse muss beseitigt werden, bevor das Gute eintreten kann. Man kann die Gnade Gottes nicht wirklich verstehen, ohne auch seine Strenge zu erkennen. Paulus schreibt, erkenne doch, wie Gott zugleich gütig und streng ist. Amen. Aber diese Strenge gilt nicht für dich, Kind Gottes. Für dich ist es wie bei Johannes. Johannes war dort, er sah all das. Kein einziges Mal wurde er gewarnt. Pass auf, benimm dich, sonst trifft dich dieser Zorn auch. Kein einziges Mal. Johannes war ein Beobachter. Er ging mit Jesus zum Thron Gottes. Er fragte sogar, warum gibt es niemanden, der die Schriftrolle öffnet? Johannes sah alles und blieb auch am Tag des Gerichts freimütig. Kein einziges Mal dachte er, dass die Gerichte, die er in der Offenbarung sah, die er tatsächlich miterlebte, sie nicht nur in einem Buch las, für ihn bestimmt wären. So müssen auch wir Gläubigen dieses Buch lesen. Wir sollten dieses Buch mit Freimütigkeit lesen, weil wir wissen, dass seine Hand auf uns ruht. Fürchte dich nicht, wenn du dieses Buch liest. Gottes Gunst ist auf dir. Seine Güte ist auf dir. Seine Strenge und sein Gericht sind über den Bösen. Gott hat den Menschen immer wieder die Chance gegeben, an ihn zu glauben. Aber sie wollen nicht, sie weigern sich. Und eines Tages wird der Zeitpunkt kommen. Ich weiß nicht wann oder wie, aber er wird kommen. Man könnte sagen, dass es zwei Wiederkünfte des Herrn gibt. Zunächst einmal gibt es diese. Manche Leute, sogar christliche Leiter, denken vielleicht, was bringt es, über die Wiederkunft des Herrn zu predigen? Das hat doch keine praktische Relevanz. Aber wie falsch sie liegen. In den Zeiten der Kirchengeschichte, in denen die Gemeinde am lebendigsten, glaubensstärksten, Christuszentriertesten und am einflussreichsten war, in denen Missionare ausgesandt wurden, Gebiete erobert und Seelen für Jesus gewonnen wurden, war die Verkündigung der Entrückung und der Wiederkunft des Herrn stark präsent. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie es in der Bibel heißt. Es hat eine tiefgreifende Auswirkung auf unser Leben. In den Briefen an Timotheus erinnert Gott uns daran, dass wir auf die Ankunft seines Sohnes aus dem Himmel warten sollen. Das verändert unser Leben. Aber weil darüber heute kaum gepredigt wird, leben viele Menschen, als wäre dies das einzige Leben, das sie haben. Sie glauben an die Entrückung, aber oft in einer vagen, fernen Weise, nicht in dem Bewusstsein, dass sie heute geschehen könnte. Bist du bereit? Wenn du von Neuem geboren bist, bist du gerettet. Du wirst diesen neuen Körper erhalten und entrückt werden. Es geschieht in einem Augenblick. Zack, und du bist weg. Keine Zeit, um Höhenangst zu haben. Warum? Weil Angst Teil deines jetzigen Körpers, deines alten Fleisches ist. Im neuen Körper gibt es keine Angst mehr. Ist es nicht wunderbar, dass Gott uns nicht zuerst in unserem alten Körper entrückt und uns dann im Himmel einen verherrlichten Körper gibt? Stattdessen verwandelt er unseren Körper in einem Augenblick, sodass er wie der Körper von Jesus ist, nie wieder verfällt, nie wieder altert, krank wird, immer jung und stark ist. Er verwandelt unseren Körper und dann entrückt er uns, preist Gott. Er ist so rücksichtsvoll. Er weiß, dass viele von euch Höhenangst haben. Vielleicht schnappst du dir auf dem Weg noch ein paar Sünder, wenn es die Zeit erlaubt. Es passiert so schnell, aber versuch es. Während du aufsteigst, kannst du sagen, willst du Jesus annehmen oder soll ich loslassen? Ich glaube nicht, dass du dafür Zeit haben wirst. Das ist ein schönes Beispiel für einen Gläubigen, der auf das Gericht blickt. Selbst wenn du über die Gerichte liest, weißt du, wo du stehst. Du hast das Wort richtig verstanden. Du kannst es studieren. Vernachlässige diese Dinge nicht aus Angst, nur weil einige Christen sagen, oh, du wirst die große Trübsal durchmachen müssen. Ich sage, wir werden die große Trübsal nicht durchmachen müssen. Aber selbst wenn es so wäre, wenn Johannes, der noch nicht in seinem verherrlichten Körper war, sondern noch in seinem irdischen Körper, all diese Dinge mit einer gewissen Distanz und Freimütigkeit betrachten konnte, wissend, dass seine Sünden vergeben sind und dieses Gericht nicht für ihn bestimmt ist, dann sollten wir das auch können. Gott wünscht sich solche Gläubige. Aber heute sind viele unsicher. Ich hörte einmal jemanden predigen, keiner von uns weiß wirklich, ob er gerettet ist, bis er stirbt. Du könntest denken, dass du gerettet bist, bist es aber nicht. Oder du denkst, dass du nicht gerettet bist und bist es doch. Wir wissen es nicht. Wir wissen es erst, wenn wir sterben. Wenn du stirbst und dann erst erfährst, ob du gerettet bist, ist es zu spät. Du kannst nur jetzt entscheiden. Meine Bibel sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Gottes Wort spricht immer in Zusicherungen. Wahrlich, was Amen, Amen bedeutet. Gewissheiten. Gott handelt mit Gewissheiten, Zusicherungen. Wahrlich, sogar doppelten Wahrlichs. Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es gibt bei ihm kein Vielleicht oder möglicherweise. Nur die Bibel kann sowohl ausgewogen als auch absolut autoritativ sein. Sie weicht in ihrer Wahrheit nicht ab. In einer Welt, die voller Halbwahrheiten und manchmal kompletter Lügen ist, die als Wahrheiten getarnt und dekoriert werden, ist es schwer für unsere Kinder, die nicht mit der Bibel vertraut sind, die Wahrheit zu erkennen. Deshalb entwickle ich eine spezielle App, die zeigt, wie man die Bibel studiert. Es ist vielleicht noch etwas früh, das anzukündigen, aber gegen Ende des Jahres wird sie verfügbar sein. Wenn du dann eine Passage studierst und sie nicht verstehst, kannst du einfach auf diese App klicken. Und sie zeigt dir meine Lehren dazu, Videos und Erklärungen. Wie ich gerade über das Speisopfer gepredigt habe, richtig? Das Speisopfer enthält kein Blut. Das Brandopfer hingegen schon. Ebenso wie das Friedensopfer. Von den 5 Opfern gibt es nur eines ohne Blut, das Speisopfer. Warum? Es spricht vom Leben Jesu, besonders in den 4 Evangelien, von seinem irdischen Leben, dargestellt durch feines Mehl. Übrigens, es ist nicht nur irgendein Mehl, sondern feinstes Mehl. Ich habe keine Zeit, auf andere Mehlsorten und ihre symbolischen Bedeutungen einzugehen. Auf das feine Mehl wird Öl gegossen, wie bei unserem Herrn. Als er aus dem Taufwasser stieg, sprach der Vater: Dies ist mein geliebter Sohn. Er wurde vom Heiligen Geist gesalbt. Das feine Mehl steht also für Jesus und das Öl für den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was Gott sagt? Gott sagt, übrigens, was kommt als nächstes? Was wird noch hinzugefügt? Ah, genau deshalb braucht ihr diese App. Du promotest deine Sachen schamlos. Ja, weil sie gut sind. Amen. Für unsere Gospelpartner, nein, das ist keine Voraussetzung. Wir informieren euch, wenn es soweit ist. Wisst ihr, was sie noch hinzufügen? Feines Mehl, dann Öl, der Heilige Geist und dann Weihrauch, ein süßer Duft. Das bedeutet, dass jeder Gedanke von Jesus ein Wohlgeruch für Gott war. Wenn man die Evangelien studiert, kann man das nicht vollständig erfassen, weil der Weihrauch aufsteigt. Nur der Vater kann vollkommenes Wohlgefallen an seinem Sohn haben, an dem, was er denkt, was er sagt. Alles ist geprägt von dem Wohlgeruch, der aufsteigt. Wenn man mich unter Druck setzt, steigt kein Duft auf. Dann bin ich nicht mehr dufte drauf, sondern eher stinkig. Aber egal, welcher Druck auf Jesus ausgeübt wurde, er blieb immer dufte. Es war immer ein süßer Duft. Oh, wie sehr wünsche ich mir, so zu sein wie er. Wenn er in deinem Leben ist, wird er dich wirklich zu einem wahren Mann oder einer wahren Frau machen. Denn Gott hat bei der Schöpfung seine Eigenschaften in die Menschen gelegt. Als Gott Mann und Frau erschuf, legte er seine eigenen Eigenschaften in sie hinein. Gott bezeichnet sich sogar als El Shaddai, was der Nährende, der Fürsorgende, der Mütterliche bedeutet. Jesus sagte einmal, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, so wollte ich euch sammeln. Aber ihr wolltet nicht. Und jetzt, Israel, bist du auf dich allein gestellt. Armeen werden kommen, dich umzingeln und gefangen nehmen. Nicht, weil ich dich nicht schützen wollte, nicht, weil ich dir nicht helfen wollte, sondern weil du mich nicht gewollt hast. In dieser Welt, in der wir leben, wenn du nicht möchtest, dass er dich schützt, kann er dich nicht zwingen. Das ist der Sinn des Gebets, ihn einzuladen, ihm die Erlaubnis zu geben, in deinem Leben zu wirken. Seid ihr noch bei mir? Versteht ihr das? Ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen. Also, ihr habt gesehen, die Predigt enthält tatsächlich einen Bibelvers. Okay. Während Johannes die 24 Ältesten betrachtete, all die Erlösten, dachte er, wie er ist, so sind auch sie. Wie er ist, so bin ich. Denn sie sind bereits dort, bevor Johannes dorthin gelangen konnte. Gleich wie er ist, so bin ich in dieser Welt. Ist Jesus unter Gottes ungetrübter Gunst? So bin ich es auch. Ist er weit über alle Mächte und Gewalten erhoben? So bin ich es auch in dieser Welt. Ist er heilig? So bin ich es auch. Ist er gerecht? So bin ich es auch. Ist er freimütig? So bin ich es auch. Ist er gesund? So bin ich es auch. Preis den Herrn. Amen. Oh, ich habe gerade erst angefangen. Was für eine wunderbare Zukunft doch vor uns liegt. Wir können unsere Bibeln freimütig lesen und das Wort recht teilen. Du kannst wie Johannes in der Szene des Gerichts stehen, all die Gerichte und die ausgegossenen Schalen sehen und trotzdem mutig als Beobachter dastehen. Alles andere wäre eine Unterbewertung dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Der Feind will in dieser Generation viel Leid verursachen, das sehe ich sehr deutlich. Und ihr seht es auch. Ihr seht es bei den jungen Menschen, die unter mentalem Druck stehen. Und ich beginne jetzt schon fast eine neue Predigt, aber die Zeit ist um. Ich muss hier aufhören, okay? Aber ich sage euch, all das ist am Kreuz erledigt worden. Wir wollen den Menschen diese Versorgung in ihrem Leben zukommen lassen. Also kommt weiterhin, hört weiterhin das Wort. Ich bin noch nicht fertig, aber für den Moment sage ich, es ist vollbracht. Lasst uns alle unsere Köpfe neigen und die Augen schließen. Überall in diesem Saal und an allen Orten, wo das gerade gesehen wird. Danke, Vater. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Lieber Zuschauer, warum kannst du sagen, gleich wie er ist, so bin ich in dieser Welt? Weil dieser wunderbare Jesus, den du gerade gesehen hast, wie das feine Mehl, jede Eigenschaft in perfekter Balance, die Perfektion des Heiligtums, dieser Jesus ist vollkommen lieblich. Weißt du, was er getan hat? Er ging ans Kreuz. Und kurz vor dem Kreuz war er im Garten Gethsemane. Und ich glaube, dort begann sein Leiden, seine Passion. Plötzlich wurde dieser ruhige Jesus, dieser Jesus, der sagte, meinen Frieden gebe ich euch, von großer Traurigkeit ergriffen. So sehr, dass er sagte, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Die Stunde war gekommen. Er wurde unser Opfer. Und mein Freund, an diesem Kreuz trug er all deine Sünden. Er nahm all dein Gericht auf sich, als hätte er deine Sünden begangen. Und wenn ich sage, Jesus trug deine Sünden, dann meine ich nicht nur deine vergangenen Sünden. Das wäre eine sehr menschliche Sichtweise. Aber er betrachtete es aus Gottes Perspektive. Gott sieht dein ganzes Leben mit all deinen Sünden. Und er legte sie auf Jesus. Nichts wurde ausgelassen. Schlag um Schlag trafen göttliches Gericht und göttliche Gerechtigkeit sein heiliges Haupt, als er unser Sündopfer wurde. Erinnere dich daran, wie Elia einst Feuer, also Gericht vom Himmel, rief. Das Feuer kam herab und verbrannte das Opfer. Das Tier war weg, sogar der Altar war weg. Der Altar bestand aus Steinen und selbst diese verschwanden. Das bedeutet, dass das Gericht damals im Alten Testament größer war als das Opfer. Aber an diesem Kreuz blieb das Opfer bestehen. Nach den 3 Stunden der Finsternis, die übrigens von der NASA nachgewiesen wurde, als Jesus in Jerusalem am Kreuz hing, war es eine Zeit des Gerichts. Schlag um Schlag des göttlichen Gerichts für deine und meine Sünden fiel auf ihn, bis das letzte Urteil vollstreckt war. Aber in dem Moment, als Jesus in seinem Körper das Gericht getragen hatte, rief er aus, es ist vollbracht. Diesmal blieb das Opfer bestehen. Das Gericht war vorbei. Halleluja. Das Opfer ist jetzt größer als das Gericht. Jetzt verstehst du, warum Johannes selbst am Tag des Gerichts ohne Angst dastehen konnte, ohne Furcht, gerichtet zu werden. Gläubige müssen aufhören, diese ängstliche Haltung einzunehmen, denn sie beeinflusst deinen Geist. Sie schwächt deine Gewissheit, deine Hoffnung, die dein Helm des Heils ist. Sie lässt dich düstere Gedanken über die Zukunft haben. Sie lässt dich immer das Schlimmste erwarten und führt zu Depressionen. Alles beginnt mit deiner Gewissheit. Du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Du weißt, dass Gott dir nahe steht. Er ist dein Vater. Wenn du heute sagst, Pastor, ich möchte, dass Jesus Christus mein Retter wird. Ich möchte, dass alles, was er für mich getan hat, in meinem Leben real wird. Dann hör zu. Am 3. Tag ist er von den Toten auferstanden, als Zeichen dafür, dass alle Sünden, die er an seinem Leib getragen hat, nicht länger auf ihm liegen. Das bedeutet, dass sie für immer wirksam beseitigt wurden. Sein Opfer wurde von Gott vollständig angenommen. Gott hat ewig Wohlgefallen an dem, was sein Sohn vollbracht hat. Heute möchte Gott nicht, dass sein Volk weiterhin sündenbewusst lebt, als ob sie noch ihre Sünden tragen müssten, als ob das Gericht noch auf ihnen lastet, als ob sie noch für all ihre Taten büßen müssten, immer schuldig und niedergeschlagen. Denn das wäre eine Entwürdigung dessen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Der Weg, Jesus zu ehren und Gott zu verherrlichen, ist zu sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wenn du dich davon angesprochen fühlst und sagst, Pastor, bete für mich, dann sprich mir jetzt das folgende Gebet nach. Himmlischer Vater, Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Er starb am Kreuz für all meine Sünden und er trug auch alle meine Krankheiten. Alles Gericht, das eigentlich mich hätte treffen sollen, fiel auf ihn und wurde vollständig auf seinem heiligen Haupt vollzogen. Danke, Vater, dass er am dritten Tag ohne meine Sünden von den Toten auferstanden ist. Was bedeutet, dass all meine Sünden für immer weggenommen sind? Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Danke, Vater, ich bin gerettet, ich bin gesegnet, ich bin begünstigt. Ich bin ein Kind des höchsten Gottes. Im Namen von Jesus. Amen. Preis den Herrn. Lasst uns alle aufstehen. Der Herr segne euch in der kommenden Woche mit den Segnungen des Vaters Abraham. Der Herr segne euch und mache alle krummen Wege, die vor euch liegen, gerade. Möge alles, was ihr unternehmt, gelingen. Der Herr bewahre euch und eure Lieben in dieser Woche vor Schaden, vor Gefahren, vor jeder Ansteckung, vor Krankheit und vor allen Angriffen des Bösen. Der Herr bewahre euch und eure Lieben vor Depressionen, vor Angst und Furcht. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig und gebe euch und euren Lieben seinen Shalom, seinen Frieden, im Namen des Herrn Jesus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch. Wir sehen uns wieder.